Wir können es scheint zumachen, nicht halt. Ja? Ja, ich dachte, wir können zumachen, wie wir das anhört haben. Ja, dann machen wir das an dieser Stelle. Es ist 20.56 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit und ich schließe die heutige Sitzung.